Erst nachdem der Zorn von König Ahasveros nachgelassen hatte, dachte er wieder an Vasti und an das, was sie getan hatte und wie sie bestraft worden war. Zweiter deshalb schlugen die Diener des Königs vor, dass man im ganzen Land nach schönen jungen Frauen suchen sollte, damit der König eine neue Frau finden könne. Dritter der König sollte Beamte ernennen, die alle schönen jungen Frauen in den Palast von Susa bringen, wo sie unter der Aufsicht von Hegai vorbereitet werden. Vierter die junge Frau, die dem König am besten gefällt, soll dann anstelle von Vasti Königin werden, und dieser Vorschlag gefiel dem König sehr gut. Fünfter zu dieser Zeit lebte in der Festung Susa ein jüdischer Mann namens Mardachai, der ein Nachfahre von Kis aus dem Stamm Benjamin war. Sechster er war zusammen mit den Gefangenen aus Jerusalem weggeführt worden, als König Nebukadnezar von Babylon den König Jechonja von Juda verschleppte. Siebter Mardachai war der Pflegevater von Hadassah, die auch Esther genannt wurde, weil sie keine Eltern mehr hatte und er sie als seine Tochter angenommen hatte. Achter als der Befehl des Königs bekannt wurde, brachte man viele junge Frauen nach Susa, und auch Esther wurde in den Palast unter die Aufsicht von Hegai gebracht. Neunter Esther gefiel dem Aufseher Hegai so gut, dass er sie sofort bevorzugte, ihr besonderes Essen gab und ihr sieben Dienerinnen aus dem Palast zuteilte. Zehnter Esther erzählte jedoch niemandem von ihrem Volk oder ihrer Herkunft, weil Mardachai ihr streng befohlen hatte, dieses Geheimnis zu bewahren. Elfter jeden Tag ging Mardachai am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr im Palast geschah. Zwölfter bevor eine junge Frau zum König gehen dürfte, musste sie eine 12-monatige Schönheitskur machen, die aus 6 Monaten mit Balsamöl und 6 Monaten mit Gewürzen bestand. 13. Wenn das Mädchen dann zum König ging, dürfte sie alles aus dem Frauenhaus mitnehmen, was sie für ihren Besuch im Palast haben wollte. 14. Sie ging am Abend zum König und kehrte am nächsten Morgen in ein anderes Haus zurück, wo sie unter der Aufsicht eines anderen Beamten blieb. 15. Als Esther an der Reihe war, verlangte sie nur das, was Hegai ihr empfohlen hatte, und sie beeindruckte jeden, der sie sah, durch ihre Artikel 16. Im 7. Jahr der Herrschaft von König Ahasveros wurde Esther schließlich im 10. Monat, dem Monat Tebet, in den königlichen Palast gebracht. 17. Der König liebte Esther mehr als alle anderen Frauen, weshalb er ihr die Krone aufsetzte und sie anstelle von Vasti zur Königin machte. 18. Zur Feier für Esther veranstaltete der König ein großes Festmahl für alle seine Beamten und gab den Provinzen Geschenke mit großer Großzügigkeit. 19. Während man ein zweites Mal junge Frauen versammelte, saß Mardachai am Tor des Königs, um dort seinen Dienst zu tun. 20. Esther hatte ihre Herkunft immer noch nicht verraten, da sie weiterhin genau das tat, was Mardachai ihr befohlen hatte, so wie in ihrer Kindheit. 21. In dieser Zeit planten zwei Beamte des Königs, Bigtan und Teresh, einen Anschlag auf Ahasveros, weil sie über den König sehr zornig waren. 22. Mardachai erfuhr jedoch von diesem Plan und informierte Königin Esther, die es dem König im Namen von Mardachai weitersagte. 23. Nachdem die Sache untersucht und als wahr bestätigt worden war, wurden die beiden Männer gehängt, und das Ereignis wurde in den Chroniken des Königs aufgeschrieben.